Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Weimar, 3. September 1800. Ich habe lange nichts von dir gehört und sehne mich nach ein paar Zeilen, wie es euch geht. Seit meinem letzten Briefe an dich bin ich ziemlich müßig gewesen und sehe mich in meiner Arbeit um gar nichts vorgerückt. Diesen Monat werde ich besser zu benutzen suchen. Goethe ist auch in die Einsamkeit gegangen, um etwas zu treiben, denn er hat das Unglück, dass er in Weimar gar nichts arbeiten kann. Was er binnen 4 und 5 Jahren geschrieben, ist alles in Jena entstanden. Humboldts haben ihre Zurückkunft, die am Ende dieses Monats erfolgen sollte, auf 4 Wochen weiter hinausgerückt, weil die Frau und die Kinder nicht wohl sind. Er wird seine spanische Reise beschreiben und drucken lassen. Einzelne Fragmente hat er schon vorläufig geschickt, die sich sehr artig lesen lassen. Hier erhältst du meine Gedichte, du wirst manche vergeblich darin suchen, teils weil sie ganz wegbleiben, teils auch weil es mir an Stimmung fehlte, ihnen nachzuhelfen. Diese bleiben also entweder auf einen möglichen zweiten Teil oder doch auf eine neue und erweiterte Ausgabe des Gegenwärtigen verspart. Auch in denen, welche eingerückt sind, wirst du manches Einzelne und vielleicht ungern vermissen. Aber ich habe nach meinem kritischen Gefühl gehandelt und der Rundung des Ganzen das Einzelne, wo dies störte, aufgeopfert. Besonders habe ich die Gedichte von gewissen abstrakten Ideen möglichst zu befreien gesucht. Es war eine Zeit, wo ich mich allzu sehr auf jene Seite neigte. Ganz neue wirst du nicht viele finden und auch nicht erwarten, da du weißt, wie unhold dieser Winter mir gewesen ist. Indessen ist doch einiges, was du noch nicht kennst, dazu gekommen. Mit dem Absatz des Wallenstein bin ich und mein Verleger recht wohl zufrieden. Eine Auflage von 4.500 Exemplaren ist schon beinahe ganz vergriffen und Cotta macht Anstalt zu einer zweiten Auflage, welches viel Glück ist, da der Wallenstein erst seit 2 Monaten aus der Presse ist. Es